Crystal Meth. Sucht nach Leistung. Feature von Christian Lerch. Eine Marmorplatte, ein Röhrchen zum Ziehen, eine Karte und eine Klinge zum Klein machen. Also erstmal die Karte klein machen, mit der Klinge runterschaben und dann eine Bahn ziehen, legen und dann ziehen. Ab und zu durchs Rauchen über Folie. Manche tun es auch spritzen. Das mache ich halt, ne? Das ist das Einzige, was ich noch mache. Ich tue es halt nur ziehen und rauchen. Rudolstadt, Thüringen. Na, was wollen wir denn noch? Was wollen Sie denn noch wissen? Bauen wir doch mal suchen. Hast du Angst? Ich sah nichts, deswegen bin ich schon weg. Das spielt schon eine Rolle. Das ist halt das Schlimme. Wenn man zu viel weiß, ist das nicht gut. Ich wusste zu viel, aber viel zu viel. Ich weiß es ja immer noch und das ist es ja. Ich habe Familie, das spielt alles eine Rolle. Ludwig Schurgast, Oberfranken. Ich war in der Werkstatt, ich bin auf Flucht gegangen. Mein Bruder war da, meine Freundin damals, ihre Freundin war da, meine Tochter war da, ja, sind sie mit 20 Mann gekommen. Ich bin in der Haustür raus, wollte in der Werkstatt was holen und dann sehe ich so im Augenwinkel, da kommen ein Haufen Leute in die Einfahrt rein, habe ich die Tür zugeschmissen, bin unten vor der Garage außen bin ab. Dann bin ich mal in meinem Troffenzustand vielleicht 10, 12 Kilometer nur gerannt. Wohl gemerkt in Boxershorts und Schlappen. Die Nase war so gigantisch groß. Wenn man gemerkt hat, der andere will nicht, hat man sich halt irgendwas einfallen lassen, wie man dazu bekommen kann und hat halt gegraben, so lange, bis man den Ernsten rum hatte. Eine Großstadt in Sachsen. Wir haben uns immer anders gesehen als die wir vielleicht beim Dealer sonst getroffen haben. Ja. Wobei man sagen muss, unser Dealer sehr viel normales Klientel hatte. Also auch die Abgefuckten, aber halt auch die Normalen. Also da war zum Beispiel jemand, der hat eine Fastfood-Kette hier. Weiß nicht, also waren einige Selbstständige dort. Also Leute auch, die ihr Geld und gutes Geld verdienen mit der Arbeit, ja. Mein Name ist Michael, bin selbstständig. Katrin, Mitte 20. Ja, Branche möchte ich nicht sagen. Crystal-Konsumentin. Crystal-Konsument, ja. Mehrjähriger. Mehrjährig. Knapp über 30. Darum haben wir oft das Erlebnis gehabt, dass Leute kamen und gesagt haben, euch sieht man es ja gar nicht an. Hätte ich nie gedacht, dass ihr... Hätte ich nie gedacht, dass ihr konsumiert. Ja. Beruflich trage ich häufig einen Anzug und so weiter. Und wenn man dann da beim Dealer sitzt, das erwarten die Leute nicht. Hier ist, glaube ich, das dann auch ganz normal bedient werden kann. Und dass man dann gegebenenfalls, wenn irgendwas wäre, kann man das dann aufs Dach draufschlagen mit Magneten, hält es dann zu deutlich besseren Erkennbarkeit, damit es quasi dann der Bürger auch erkennt, dass es quasi die Polizei ist. Hof, Oberfranken. Bringen Sie mir einen Kaffee, da ist aber doch frei dazwischen. Passt das so für Sie in der Form, ja? Mhm. Wunderbar. In Medienberichten, zum Teil von Kollegen, wird dann oft geschrieben, ja, das Problem liegt in Tschechien und nur in Tschechien. Das hilft Ihrer Polizeiarbeit wahrscheinlich gar nichts. Weil es auch nicht die Wahrheit ist. Wir haben halt hier jetzt besondere Aufmerksamkeit durch diese Grenznähe. Aber ich sage Ihnen einen Vergleich. In Deutschland wurden im letzten Jahr um die 70 Kilogramm Crystal sichergestellt. Gesamtdeutschland. In anderen Ländern werden Tonnen sichergestellt. Das zeigt, dass das nicht ein Problem an der tschechischen Grenze ist. Hier fällt es halt besonders in den Blickpunkt, in den Fokus. Aber das ist für mich ein weltweites Problem. Und die Vorfälle in den anderen Ländern belegen doch das, dass in den Drittländern wird Krüssel den Arbeitnehmern verabreicht, kostenlos verabreicht. Die werden mit der Arbeitskraft ausgebeutet. Also Krüssel ist alles andere bloß nicht neu und ist mit Sicherheit nicht ein Problem unserer Grenzregion. Wir haben Tausende von Krüsselabhängigen. Da ist ein Bedarf vorhanden. Und dann wird es auch immer jemanden geben, der diesen Bedarf deckt. Noch dazu, wenn so eine Gewinnspanne finanzieller Art einhergeht. Das heißt, unsere Deutschen sind noch nicht so doof, Krüssel herzustellen. Es lohnt sich für die momentan vom finanziellen Anreiz noch nicht, weil es in Tschechien zu preisgünstig ist. Das ist der ganze Grund. Und wenn die Grenze dicht wäre, da nichts mehr kommt, dann haben wir die Krüsselküchen mit Sicherheit vor unserer Haustür. Eine Großstadt in Sachsen. Das Krüssel, was wir hatten, das kam nicht von Tschechien. Das kam aus Deutschland, wurde auch in Deutschland produziert. Also allein hier im Umkreis gibt es mehrere Labore. Das, was wir gesehen haben aus Tschechien, sieht anders aus, von der Färbung her schon. Es hat eine andere Konsistenz, sogar einen anderen Geschmack, würde ich sagen. Das, was wir von ihm hatten, was hierher kommt, aus der Ecke her kommt, ist reiner, sauberer. Bei den Tschechen oder bei den Fidschi-Märkten, da konnte alles Mögliche drin sein. Es geht langsam drüber. Ja, das ist sehr gefühlvoll. Ja. Also zumindest diese erste gemeinsame Wirkung, da habe ich eine volle Erinnerung dran. Ja. Wird noch nie wieder vergessen. Nee. Ja, wir gegen den Rest der Welt. Die eine Nase hat alles verändert. Egal, was andere sagen. Ich muss sagen, ich habe eine Nase gezogen und seitdem war es bei mir im Kopf drin. Ich habe mich selbstständig gemacht, sogar auf Krüssel. Mit allem, was dazugehört. Mit Zuschüssen, mit Förderungen, die man einholen musste und so weiter und so fort. Als ich die Droge konsumiert habe, habe ich irgendwann beschlossen, ich will nicht mehr bei meinem Arbeitgeber tätig sein. Habe das dann mit dem geregelt. Habe dann 4-5 Monate etwa gebraucht, um mich auf meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Das heißt, sämtliche Behördengänge, alles, was halt dazugehört. Büroräume anmieten, Mitarbeitersuche und so weiter und so fort. Es war dabei. Mitarbeiter von mir, von denen weiß ich, dass sie konsumieren, dass sie während der Arbeit konsumieren und ziemlich viel auch konsumieren. Also ich sag mal, sie konsumieren, um arbeiten zu können wahrscheinlich, um länger arbeiten zu können, oder vielleicht auch um die Arbeit aushalten zu können, wie auch immer. Die Motive kenne ich nicht, aber ich habe das in meiner mehrjährigen Berufserfahrung häufig beobachten können, dass Leute konsumieren. Ein Mitarbeiter, der wusste das von mir, ich wusste von ihm. Wenn der dann freitags ins Büro kam, dann hat er manchmal was mitgebracht und dann haben wir auf dem Schreibtisch noch schnell eine gezogen. Es war ein unglaubliches Glücksgefühl. Also es war plötzlich alles schön, es war... Also unbeschreiblich, ich hatte noch nie so innerliche, man hat sich einfach wohlgefühlt, so eine innerliche Wärme war da und ich hatte keine Angst vor Drogen, also deswegen dachte ich ja, ich hatte nie die Wirkung halt so schlimm eingeschätzt, dass es so fatal dann für mich ist. Der Gedanke daran ist, kommt immer wieder, also man wird es auch nicht los. Monoton, ja, man schaltet alles aus und somit reguliert man sich natürlich. Aber der Anfang war nicht so, es ging uns gut. Es war eigentlich alles gut und es sollte noch besser sein. So. Also jetzt hundertprozentig sind wir noch nicht davon los. Mitarbeiter von mir sind zur Unterstützung in eine Firma gekommen. Ich sage jetzt mal ganz weiträumig, im gewerblichen Bereich. Die hatten was zu produzieren unter großem Zeitdruck, enormem Zeitdruck. Es hat sich nach und nach herauskristallisiert, dass von den 10 Mitarbeitern, die wir dort hatten, bestimmt 7 oder 8 Starkkristall konsumiert haben. Unter anderem war auch einer dabei, der aus dem Brandenburger Raum kam, der die Leute dort versorgt hat. Auch interne Leute von der Firma aus Bayreuth. Also man kann sagen, dort die halbe Firma hat konsumiert, nur um den Druck dort wahrscheinlich standzuhalten. Ich sag mal, 14, 15 Stunden pro Tag zu arbeiten, waren dort keine Seltenheit. Und auch Samstag, Sonntag. Ich weiß nicht, ob die Inhaber der Firma dort das wussten und es toleriert haben. Ich gehe davon aus, dass sie es in gewisser Weise wussten, weil es war gang und gäbe dort, dass die mit der JVA zusammengearbeitet haben, dort Leute, sag ich mal, oder Häftlinge sich als billige Arbeitskräfte in die Firma geholt haben. Und ich glaube, die Leute, die aus der JVA kamen, das waren häufig Leute, die auch mit Drogen zu tun hatten. Und die Firma selbst war, eigentlich jeder Raum war kameraüberwacht und wie auch immer. Also irgendwas wussten die schon. Und ich selbst habe es ja in gewisser Weise dann, als ich es erfahren habe, auch toleriert. Weil was will ich auch machen als Arbeitgeber? Ich kann ja nicht die ganze Truppe dort rausschmeißen oder wie auch immer. Wobei aber die nicht wussten, dass ich konsumiere. Den Hund haben wir uns auch nur geholt, deswegen. Das sollte uns helfen, da rauszukommen ein Stück weit. Das sollte eigentlich ein Grund sein, nicht mehr zu konsumieren. Ich habe gesagt, wir brauchen einen großen Einschnitt im Leben. Irgendwas muss sich verändern. Und da wir beide schon immer gerne einen Mops gehabt haben oder hätten wollen, uns gewünscht haben, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Aber leider waren wir schon, haben wir schon konsumiert, als wir ihn abgeholt haben. Also von vornherein eigentlich schon nicht das gewünschte Ziel. Aber er ist trotzdem immer so das schlechte Gewissen, was ich bekomme. Also die Angst, ihn zu vernachlässigen oder so, die erinnert mich dann immer wieder daran, was für ein Scheiß wir da eigentlich machen. Es ist schwer zu beschreiben, weil ich was nicht sagen kann jetzt. Also, das kann ich nicht sagen. So. Das musst du wenn dann selber sagen oder nein, gut. Aber es gibt eine Sache, die will ich jetzt nicht sagen, aber es gab eine Sache, ja. Lassen Sie was einsteigert, ja. Rudolstadt, Thüringen. Eine Frage. Warum sind bei euch die Jalousien unten? Das bist du. Ich mag das helle Licht nicht. Ich mag es eher abgedunkelt. Das sieht man ja an der Brille. Oh. Dämmerlicht, so. Das ist eine Wirkung davon. Das ist dein Reich, gell? Ja. Dein Reich, Schattendicht und dein Reich. Ja. Dunkelheit ist so, das ist halt das, was man rauskriegt. Was halt lange brauche, dass man rauskommt. So, ich bin ein Nachtmensch. Und das ist halt, ich habe viel, also tagsüber bin ich eigentlich für nichts zu haben. Und erst aber abends geht's los. Ja. Das ist halt das Schlimme, man verändert seinen eigenen Rhythmus, alles wird halt angepasst. Auf die Droge. Das beherrscht man immer noch. Ich habe beruflich große Probleme gehabt. Hinzu kam bei Katrin, dass sie ihre Arbeit überraschend verloren hat. Ja, zwei Unglücke aufeinander geprallt, Schnauze voll. Dann rufen wir mal an. Und dann ist er auch noch rangegangen zu einer völlig untypischen Zeit. Ja, dann ist es passiert. Und das ging dann lange, 6 Tage. Man kann sagen, es war richtig ekelhaft. Ich habe die Kündigung bekommen und in dem Moment schon, wo ich es in Hand hatte, war mein erster Gedanke, jetzt. Jetzt. Und dann hat Michael mich abgeholt und er hat den gleichen Gedanken gehabt, wo ich ihn angerufen habe und gesagt habe, ich habe die Kündigung bekommen, war es auch sein erster Gedanke. Damit war es eigentlich schon beschlossen. Was halt schwer macht, davon wegzukommen und die Rückfälle zu vermeiden, ist das gegenseitige Pushen davon. Es gibt ja kein Hochgefühl mehr. Es ist vorbei. Es kann einem kein gutes Gefühl mehr wirklich geben. Vielleicht die ersten 6 Stunden, weil man in dem Moment alles noch vergisst. Aber spätestens, wenn die erste Nacht rum ist, wo man nicht geschlafen hat, will man eigentlich auch gar nicht mehr in dem Zustand sein. Man will nicht mehr in dem Zustand sein, aber man will auch nicht runterkommen. Und dann zieht sich das so ewig in die Länge und ja, es ist einfach ein ekliges Gefühl. Wir haben uns ja in gewisser Weise geschämt für das, was wir dann gemacht haben. Als wir gemerkt haben, dass es uns entgleist, das ist ja eine unangenehme Erfahrung, die man, oder man muss sich ja was eingestehen. Und in dem Moment schämt man sich vor anderen, auch wenn sie es nicht wissen. Und dann isoliert man sich. Wir haben nur gemerkt, irgendwas ist anders, aber jetzt darauf gekommen, dass wir Drogen nehmen würden, nee, nie im Leben. Und meine Mutter hat mich dann angesprochen, dass ich schlecht aussehe. Ich war abgemagert, Gesicht eingefallen, blass. Und irgendwann musste ich es halt dann einfach erzählen. Als es so schlimm war, saß Katrin ja nur noch da, stumpfsinnig und völlig in sich gekehrt und so weiter. Also da musste man nicht mehr reden, da wusste man, was Sache ist. Also Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Nein, okay. Aber in der ganz schlimmen Phase, wo hat sie ja eigentlich war, der Motor auch dort rauszukommen. Also sie hat ganz oft das Gespräch mit mir gesucht. Ich glaube, ihr war es auch viel früher bewusst, wie schlimm es ist. Also ihr habt das länger verdrängen können oder runterspielen können. Ja. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, dir ging es auch deutlich schlechter als mir. Ja, psychisch. Man ist nur noch fertig, man kann sich kaum bewegen, man liegt die ganze Zeit und da ist wirklich die Freude im Leben komplett verloren gegangen. In meiner schlimmsten Phase hatte ich nur noch Depressionen. Ich war nur noch zu Hause, ich hatte Angst vor Kontakt mit fremden Menschen. Sie hat ganz oft das Gespräch mit mir gesucht und wir haben tausendmal alles durchgekaut, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und manchmal hat man ja dann so für sich das Gefühl, ja, macht es überhaupt Sinn, während man drauf ist, so darüber zu reden, aber letztendlich war das, glaube ich, ganz wichtig. Also in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken und zu reden, ist es wirklich der erste Schritt, auch da rauszukommen. Und der größte Schritt war natürlich dann in dem Moment, wo sie es dem Hausarzt erzählt hat. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Also er hat dann einen Klinikplatz besorgt, wo sie die Entgiftung machen konnte. Und das war dann auch für mich dann so ein, ja, das hat mir dann die Augen richtig geöffnet, wie dramatisch es ist. Seitdem ich damals in der Klinik war, hat sich auf jeden Fall viel verändert. Das war damals wirklich der Anstoß dafür, dass sich einiges verändert hat. Es ist lange Zeit auch relativ gut gegangen, bis halt dann doch hin und wieder ein Rückfall kam. Ich heiße Christoph, bin 32 jetzt, lebe jetzt in Rudolstadt. Bin Kaufmann vom Beruf, Vater von einem 7-jährigen Sohn. Verheiratet, getrennt lebend. Ja, und seit 98, Christle. Die letzte Arbeit, die ich voriges Jahr hatte, war viel mit Druck. Also es waren Aufträge unter Zeitangabe, was rein menschlich nicht zu schaffen ist. Vom Personal her und von der Kapazität her ist es nicht schaffbar. Und durch die Droge war es aber möglich, dass ich so viel geschafft habe, dass es immer machbar war. Das funktioniert aber nicht auf Dauer. Und die Quittung dafür war halt, dass mein Körper halt gestreikt hat. Es ging nicht mehr. Ich habe dann schon früh, bin ich halt mit geschwollenen Armen und Beinen schon aufgewacht, weil ich einfach der Druck, der auf ihm selber sitzt, wenn ihm der Chef das sagt und den sagt, das muss gemacht werden, das muss geschafft werden, findet man eine Lösung, dass das geschafft wird. Und geht man halt über sich selber hinaus und durch die Droge ist das machbar, weil es halt effektiv die Leistung steigert, weil ich halt mehr schaffe. Ich habe 50 Stunden gearbeitet in der Woche und das ist nicht mehr normal. Und das für einen Hungerlohn. Das ist 7,50 Euro brutto und das auf Montage. Du machst dich tot für nichts. Fußbodenleger. Das ist schon harte Arbeit. Das ist ja auch Zeitdruck. Machst du auf Küsten? Da hab ich, ja, na klar. Wie viel hast du so an einem Arbeitstag genommen? Halbes Gramm. Jetzt sehe ich neben den Tattoos, das sind alles Figuren von SpongeBob oder was? Ich habe viele. Was sind das? Das ist SpongeBob hier aus der Serie, weil mir die Serie fasziniert. Weil jede einzelne Figur hat meiner Meinung nach stellt eine Persönlichkeit aus der Gesellschaft dar. Ich würde mich als SpongeBob sehen. So. Was hat er für Eigenschaften? Das, wo das Arbeit hat, macht sich auch tot für einen Hungerlohn. Und freut sich halt immer wieder auf Arbeit zu gehen. Beschäftigung, immer was machen. Und für alle da sein. Neben den Tattoos sehe ich auch ziemliche Wunden. Ja, ich habe Borderline-Syndrom. Selbstverstümmelung. Halt emotional, ich bin halt emotional kaputt. Und das habe ich halt nach meinen Exzessen halt, um mit mir klarzukommen wieder. Habe ich mich halt jahrelang massiv selbst verletzt. Ich hab's jetzt seit 7 Jahren unter Kontrolle, dass ich mich nicht mehr aufschneide. Das ist halt auch massiv schwer, deswegen tue ich auch massiv eigentlich konsumieren. Damit es nicht wieder ausbricht. Ich bin Scheidungskind, hab häusliche Gewalt erfahren, schlimme häusliche Gewalt zu Hause mit sexuellen Übergriffen, was vor Gericht ging und wo ich aber gescheitert bin vor Gericht. Und die Klage abgewiesen worden ist und das war dann der Knackpunkt, wo ich eigentlich aufgegeben habe für mich, weil mir nicht geholfen worden ist, mir nicht gelobt worden ist in dem Sinne. Ich habe halt verkauft, hergestellt, Herstellung, Besitz und Handel von nicht geringen Mengen, wie DMG, Betäubungsmittelgesetz. Und wo sie mich verhaftet haben, fast 3 Jahre Haft gekriegt dafür. Ich musste mir anhören, ich verkaufe ihn tot. Klipp und klar musste ich mir das anhören. Und dann in einem Verhör, 5 Stunden verhört worden, halt immer wieder und immer wieder dieselben Fragen. Hätte ich ausgesagt, hätte ich damals erstens für mich selber massive Probleme kriegen können. Und zweitens hätte ich einen Radikalschlag machen können. Hätte ich Sachen hochgehen lassen können. Wo ich mir gesagt habe, nee, das tue ich mir nicht an. Selb, Oberfranken. Das ist auch das, was wir feststellen können bei den Kontrollen, wenn wir uns mit den Leuten unterhalten. Also es ist schon so, dass in Tschechien diese Droge Crystal letztendlich, sagen wir mal, einen relativ großen Stellenwert im illegalen Handel eingenommen hat. Und auch letztendlich finanziell für den einen oder anderen, der das dann verkauft, auch sehr lukrativ sein kann. Zumal, ja, wie Sie es ja auch wissen, die Herstellung von dem Crystal auch nicht unbedingt, sagen wir mal, die schwierigste von dem Ganzen ist. Wenn man letztendlich den Zahlen Glauben schenken mag, dass es ungefähr im letzten Jahr ungefähr 4,5 Tonnen Crystal waren, die da hergestellt worden sind in Tschechien. Nach was schauen Sie jetzt? Also Sie schauen sich die Autos an? Autos und Insassen, ganz einfach. Also letztendlich muss man jetzt sagen, um das mal jetzt grob in einen überbegrifflichen Rahmen zu halten, guckt man dann letztendlich danach, welches Auto fährt jetzt gerade rüber, kann man auch sagen, zu welcher Uhrzeit ungefähr und in welcher Konstellation. Nur durch diese diversen Punkte kann man dann letztendlich vielleicht einmal grob sich eine Vorstellung davon machen, warum könnte diese Person jetzt eigentlich in Tschechien gewesen sein. Eine weitere Frage wäre, aber ich weiß auch nicht, ob Sie die beantworten können oder dürfen, ob eher tschechische Kennzeichen oder deutsche Kennzeichen kontrolliert werden. Es ist eigentlich gleichermaßen, das spielt eigentlich in dem Sinne keine Rolle. Sowohl als auch. Das ist völlig egal. Also wir stürzen uns nicht auf die tschechischen Zulassungen und wir lassen die aber auch nicht außen vor. Also das Gefühl in erster Linie und natürlich auch die entsprechend jahrelange Erfahrung, dass man dann halt sagt, schauen wir mal. Wie zum Beispiel jetzt in dem Fall. Kennzeichen, ich glaube, Fürstenfeldbruck. FFB war das jetzt, FFB? Fürstenfeldbruck. Ist ja trotzdem, wie gesagt, das wissen Sie ja selber, relativ weit im Süden unten. Stellt sich natürlich dann schon etwas die Frage, warum ist jetzt jemand dieser Uhrzeit jetzt mit Fürstenfeldbrucker Zulassung jetzt hier in dem Bereich unterwegs? Bist du denn jetzt gleich nach der Kuppe, oder? Nach der Kuppe. Ich habe halt niemanden ans Messer geliefert. Wo sie mich verhaftet haben, stand ich ja noch unter Einfluss, wo sie mich verhaftet haben halt, dass ich halt nichts gesagt habe. Dass ich halt stark geblieben bin, dass sie halt nicht bei mir durchsprechen konnten und die Hintermänner von mir erfahren haben, so. Und das war dir sehr wichtig? Ja. Und da hat dir Crystal geholfen? Ja, na klar. Ich weiß, das ist das Problem, ich weiß, wie das hier zusammenhängt. Ja, na, das haben die Rockerbanden, haben das unter Kontrolle. So Hells Angels, oder? Und Banditos. Die haben das unter Kontrolle. Beide, na klar. Das ist halt das Schlimme. Wenn man zu viel weiß, ist das nicht gut. Ich wusste zu viel, aber viel zu viel. Ich weiß es ja immer noch, und das ist es ja. Ich habe Familie, das ist, spielt alles eine Rolle. Die Reaktion signalisiert, dass sich die Herrschaften in dem Fahrzeug vor uns wohl bereits mit dieser Situation hier, mit dieser Kontrollsituation, die wohl schon mal durchlebt haben, könnte man sagen. Die scheinen sich auszukennen und reichen bereits jetzt ihre Papiere raus. Schauen wir halt mal, was wir haben. Hosen und mit raus. Du meinst aber 95% reines Kristall. Wie zertrümmerte Glasscheiben. Und das kriegst du bei uns gar nicht. Das ist eigentlich schon von Anfänger fast tödlich. Wir haben es praktisch auf der Herdplatten gemacht. Ja, mir braucht Salzsäure dazu. Mir braucht das erst einmal das Ephedrin, muss man auswaschen aus Tabletten. Das dauert schon Stunden. Ne? Das macht man im heißen Wasser. 5000 Tabletten haben wir immer rausgedrückt. Verpackungen haben sie ins heiße Wasser. Haben das stundenlang geschüttelt, dass es aufgelöst hat. Und irgendwann setzt sich unten aus 5000 Tabletten 100 Milliliter Ephedrin ab. Das ist nicht viel. Ne? Du machst 100 Milliliter macht man vielleicht 15, 20 Gramm. Pfeiler, mein Name. Ich mache eine kurze Kontrolle im Rahmen der Schleierfahne. Von Ihnen bitte mal Führerschein, Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung für das Fahrzeug. Hat das schon, du hast schon alles. Kofferraum ist offen? Nein. Was ist denn da im Kofferraum alles drin? Was ist drin? Keine Ahnung, was drin ist. Passiert euch das öfter, dass ihr kontrolliert werdet? Ja. Aber weil ihr so routiniert auch die. Man kennt es halt einfach, man erleichtert halt den Leuten die Arbeit. Weil hilft ja nichts, man steht so oder so. Wisst ihr, um was es da geht? Ja, klar. Also, man sieht es ja auch drüben auf dem Asiamarkt, was man alles bekommt, was man angeboten bekommt. Und naja, manche Sachen sind halt dann doch nicht erlaubt. Und deswegen machen auch nur ihre Arbeit. Hörst du mich? Freilich. Super. Ludwig Schurgast, Oberfranken. Du bist Bayern-Fan? Ja, auf jeden Fall. Ein Nürnberg-Fan gibt es keinen da? Doch. Der da. Okay. Und was ist, wenn Nürnberg gegen Bayern spielt? Schaut euch das an? Ja, schon. Nee, das sagt dann der Thorsten nämlich, ich soll entweder für Bayern oder mich schlagen. Was ist der Papa? Der ist auch Bayern-Fan. Das war, ach Gott, da waren wir beide 19. Ich komme aus dem tiefsten Fichtelgebirge eigentlich. Durchs Fortgehen, durch meinen allerersten Freund, den ich hier in der Umgebung gehabt habe. Da haben wir uns in so einer Glitschen das erste Mal gesehen. Und dann war ich mal bei ihm daheim. Es war ja immer Party irgendwie. Also dadurch, dass er ja wirklich viel arbeiten musste, hat er auch viele Freiheiten gehabt bei seinen Eltern. Also er konnte wirklich feiern bis in die Buben. Und man ist dann halt einfach da, so haben wir uns kennengelernt. Und das größte Verhängnis war dann, er ist mit seiner damaligen Frau, also mit seiner ersten Frau, hier eingezogen und ich habe nebendran gewohnt. Also hat man sich praktisch immer gesehen, zwangsläufig. Und dann hat sich das halt so ergeben. Ja. Oh. Während dem Sex zum Beispiel. Ne? Ich habe ja immer funktioniert, ich habe schwer gearbeitet. Bis abends 8 oder 9 Uhr und dann bin ich rein, habe mich geduscht und dann ist das. Ja, das geht ja über 4, 5 Stunden, 6 Stunden manchmal. Und das ist. Ja, ich manchmal möchte, jetzt, wenn ich nicht aufhöre, falle ich runter und fall um. Ne? Ich habe Herzrhythmusstörungen gehabt, ich habe. Ja, der. Wie will ich sagen? Der Kreislauf bricht zusammen irgendwann. Ne? Also war schon gefährlich. Und dann habe ich schon Gedanken gemacht. Jetzt, wenn's, ich habe am Schluss Gedanken mir drüber gemacht, jetzt, wenn ich noch einer schnupfe und noch einer schnupfe, irgendwann kriegst du einen Hirnschlag. Aber mir hört halt trotzdem nicht auf, ne? Es ist untypisch, so lange Sex zu haben, das geht gar nicht. Und auf der anderen Seite, man hat es genossen. Das Bett zum Beispiel habe ich gebaut. Selber Hochbett, mit Spiegel, alles. Das macht der Trophy halt. Und das alles im richtig getroffenen Zustand. Ich habe halt dann viel für mich gebaut. Also muss ich ehrlich dazu sagen, das war das i-Tüpferler. Aber hinterher, also nach seiner Drogenzeit, wie wir dann letztendlich wieder zusammengekommen sind, war das die ersten paar Monate schon ziemliches Thema. Weil er sich darüber Gedanken gemacht hat. Er war es ja gewohnt, dass er stundenlang ich wusste es ja auch, wenn er drauf war, dass wir da stundenlang wirklich im Bett rumkullern können. Aber für ihn war das Problem größer wie für mich. Weil ich ja eigentlich auch weiß, wie es normal ist. Dass es halt dann kann er 4 Stunden sein, sondern halt vielleicht einmal nur eine halbe oder so. Aber es hat sich eingespült, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. Passt schon. Das habe ich gebaut. Ausbau. Ja, das habe ich alles gebaut. Ja. Wie lange hast du gebraucht? Schon ein paar Wochen. Ein neues Dach gemacht. Da war das andere Dach runter, da das Dach runter, das habe ich abgeschnitten. Hab das alles neu aufgebaut. Wie viel Gramm Crystal hast du für das gebraucht? 40, 50 bestimmt. Also, ist ja über Wochen gegangen, ne? Immer mal, wie ich abends Zeit gehabt habe, habe ich das irgendwie gemacht. So nebenbei, halt alles so nebenbei. Ich bin ja normal auf die Arbeit gegangen und habe abends dann weitergemacht. Und das alles allein? Ja. Und dein Bruder hat da nichts mitbekommen, dass du... Doch, der war ja dabei. Also nicht beim Erben und so, aber er hat... Irgendwann ist er gekommen, ich wollte noch nichts geben. Frühere Zeiten, ne? Und dann irgendwann hat er gesagt, ich nehme auch was. Da habe ich gesagt, ne, wenn du irgendwo Scheiße herkriegst, dann kriegst du es lieber für mich und es ist sauber. Na, und das, so ist es dazu gekommen, dass ich meinem Bruder was gebe. Viele haben gedacht, ah, du kannst deinem Bruder nichts geben. Aber wenn er drauf ist, gebe ich dann lieber was für mich, wo ich weiß, das ist gut, das Zeug. Und da muss ich nichts selber kaufen. Ne? Überall. Auf dem Land ist doch noch schlimmer mittlerweile. Das ist ja Wahnsinn. Da bei uns im Ort hat es teilweise nur 3-4 Tiere gegeben. Also die machen die Angler nicht auf. Bei uns. Das ist aber typisch Land. Das ist absolut typisch. Die sind halt immer für sich, die Ortschaften. Und es will hier keiner sehen, wenn es größere Probleme gibt. Es gibt zwar immer welche, die den Blick dafür haben, aber im Großen und Ganzen will das hier gar keiner sehen. Also es gibt keinen Alkoholismus, es gibt keine Drogensüchtigen, gibt es alles nicht. Es gibt hier auch keine Frauenschläger oder was weiß ich. Das gibt es hier alles nicht. Barmensteinach, Fichtelgebirge. Also da kommen Sie rein, oder? Ja. Durch den Eingang. Genau. Und steht es irgendwo eigentlich? Weil ich habe vorher rumgesucht. Da ist es. Also wir haben vorne am Haupteingang, hier ist das Schild praktisch, da ist ja das Schild an der Tür. Und vorne am Haupteingang ist auch Schild, wo halt dann auch drin steht, dass er zum Nebeneingang derjenige reingehen kann. Mhm. Und vorne ist dann nochmal Wegweiser sozusagen. Aber ich denke natürlich, dass es trotzdem eben einfach diese Hemmschwelle gibt, dass die Leute denken, sie werden gesehen oder damit in Verbindung gebracht, wenn sie hier zur Suchtberatung gehen. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Leute hier in dieser Region die Suchtberatung wahrnehmen mit einem Crystal Meth oder mit Methamphetamin-Hintergrund? Hier in Barmensteinach waren es, glaube ich, schon von den Leuten, würde fast sagen, überdurchschnittlich viel, sag ich mal. Also 50% waren Methamphetamin-Konsumenten und die anderen eigentlich mit Alkohol bis jetzt. Sind es Leute von eher unterem sozialen Spektrum oder sind es ganz normal bürgerliche Existenzen, die beginnen mit Crystal Meth? Also grundsätzlich, denke ich, sehen wir, dass das alle Gesellschaftsschichten betrifft. Also eigentlich kann man jetzt nicht sagen, dass das unbedingt nur der unteren Gesellschaftsschicht zugehörig ist, sondern das sind eigentlich alle, die das konsumieren. Viele stellen sich ja dann auch immer so irgendwie ja, Szenarien halt vor, die es ja natürlich gibt, von Leuten, die halt vielleicht so der unteren Gesellschaftsschicht angehören, dann da irgendwie reingeraten, aber das ist ja jetzt nicht so, dass das alle betrifft, sondern gibt es ja von Ärzten, Rechtsanwälten über sämtliche Berufssparten bis natürlich Arbeitslose, die halt Konsumenten sind von irgendwelchen illegalen Drogen. Tut gut. Also es hat jeder wissen müssen. Man konnte es irgendwann auch gar nicht mehr verheimlichen, weil du siehst ja den Verfall, den körperlichen. Man hat es dann am ganzen Erscheinungsbild hast du es einfach gemerkt. Er hat dann irgendwann abgenommen, er war immer konfus, immer auf Achse. Er hatte wie ein Hyperaktiver, hat überhaupt keine Ruhe, gar nichts gehabt. Und ein Stück weit Körperpflege war dann auch nicht mehr so unbedingt dabei. Das ist alles gekommen durch meinen Vater, weil mein Vater ist für mich ein großes Vorbild gewesen, was der sich geschaffen hat, was der kann. Ne? Ich wollte immer besser sein wie er. Ne? Guck mal, auf der Hanf sind Sprüche, guck mal, du wirst es nie schaffen oder sonst was. Ne? Und ich war da knallhart. Also ich bin dann auch wirklich auf und zu und habe gesagt, jetzt bist du schon wieder drauf. Kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Warum? Wieso? Eine Maschine. Kann man nicht damit aufhören, aber... Ich bezeichne es immer als eine Maschine. Ich musste immer funktionieren. Samstag früh, wenn wir dann gefeiert haben, bin ich um 5:30 heim. 6 aufstehen oder halt zu Hause sein. 7 Arbeitsbeginn, auch Samstag, Sonntag. Das war das übliche Leben. Von der Kindheit auf, der Vater wollte immer mehr, immer mehr. Ich musste immer arbeiten. Wir haben 2-3 Häuser gebaut, wir haben Wald, wir haben Firma. Da war das eigentlich von vornherein schon klar, du musst. Wir haben uns mehr oder weniger aus den Augen verloren. Ich bin dann zwischenzeitlich weggezogen, habe mich von meinem ersten Mann getrennt. Und dann habe ich ihn, ach Gott, 2 Jahre später gesehen, kurz bevor er ins Gefängnis gekommen ist, habe ich ihn dann am Samstag gesehen. Und am Samstag, was hat die nachher hochgekommen haben, sind sie gleich gekommen. Da bin ich mal richtig erschrocken. Also, der Tod auf 2 Beinen. So zum Aufklären. Ich war in der Werkstatt, bin ab. Ich bin Flucht, ehrlich. Ich bin auf Flucht gekommen. Hauptsache weg. Ich hab nichts mehr mitgekriegt, ich bin nur gerannt zu einem Kumpel. Es ist da quer da Wald und Weg. Ne? Solche Berge. Macht dir nichts aus, nichts. Ne? Ich bin bei ihm angekommen, hab mich erstmal geduscht. Ich sag, du musst mir Unterschlupf geben. Hab mir alles wehgetan, alles. Ich konnte nicht mehr laufen, vor lauter Muskelschmerzen, alles. Aber das kriegst du nicht mit. Ja, mein Bruder haben sie gleich mitgenommen. Und ich wollte ja, dass das mit der Firma ist, mit meinem Vater geklärt ist, dass das einer weitermacht und so. Aber ich sag, ich kann mich jetzt nicht holen lassen. Geht nicht. Die Hautfarbe, das, also... Die Zähne richtig gläserig, die Ausdunstung, der Körpergeruch, dieses metallische, also ganz schlimm. Ich bin richtig erschrocken. Und für mich war dann auch klar, also ich kann mit dem Menschen keinen Kontakt halten, obwohl er seit 17 Jahren meine große Liebe ist, aber das ging einfach gar nicht mehr. Irgendwann hätte was passieren müssen. Mir konnte eigentlich nichts Besseres passieren, als wenn sie mich einsperren. Natürlich, wegen anderer Umständen wäre nicht schlecht gewesen, aber im Grunde genommen bin ich froh, dass sie mich eingesperrt haben. Weil dann war wenigstens alles vorbei und ich habe mir keinen Kopf mehr machen müssen, wie und was. Ne? Im Knast bin ich kaputt gegangen. Ich wäre richtig kaputt gegangen. Ich habe immer gefleht, hoffentlich komme ich bald vom Knast raus, weil ich muss Psychopharmaka nehmen, dass ich überhaupt gepackt habe im Knast. Ne? Ich bin dann noch 3,5 Monate oder noch 4,5 Monate bin ich auf einer psychologisch betreuten Abteilung im Knast gekommen. Das heißt, tagsüber sind deine ganzen Türen offen, du darfst arbeiten, weil normalerweise als Untersuchungshäftling nicht arbeiten und du darfst da kleine Tätigkeiten machen. Das hat also auch Leistung gebracht. Nur, muss man, weil ich wollte wieder raus, so schnell wie möglich. Es gibt natürlich auch Tage, wo man sagt, jetzt da komme ich nicht mehr raus. Es war eine komplette Veränderung. Also er hat durch das Psychopharmaka ziemlich zugenommen. Die waren halb lang, weil das Geld ja im PKH, was haben sie denn gekriegt? Ich glaube, boah, 90 Euro. Und davon mussten sie ja ihren Kaffee, ihren Tabak, halt alles, was sie so selber noch ein bisschen neben hinaus gebraucht haben, mussten sie sich selber finanzieren. Und wenn er nicht auf mich zugestimmt wäre, ich wäre vorbeigelaufen. Und da haben wir Nummern ausgetauscht. Ich wollte eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr. Der Drang, das loszuwerden, was er mir auch angetan hat in all den Jahren, der war dann irgendwie stärker. Und dann habe ich ihn mal so richtig runterlaufen lassen. Ich habe wirklich zu ihm gesagt, wie kommt man auf so eine hirnrissige Idee, warum? Ich meine, wir haben es ja nicht so oft gemacht. Wir waren im Ganzen fünf, sechs Mal. Dann sind wir sowieso aufgeflogen. Aufgeflogen bin ich mit 20, 40 Gramm Kristallherstellung. Und ob er überhaupt was er seiner Tochter angetan hat, weil er ist ab. 20 Polizisten stehen da mit vorgezogener Waffe. Das Kind hat es mit anschauen müssen. Er weiß ja gar nicht, was er seiner Tochter in dem Moment angetan hat. Da habe ich ja kein Verständnis dafür gehabt, gar nicht. Aber wie er erzählt hat, dass er im Knast wirklich richtig gelitten hat, habe ich gesagt, das ist dein Problem, das ist deine Schuld. Du bist selber dran schuld, dass es so gekommen ist. Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt in der Hinsicht kein Mitleid. Überhaupt nicht, weil das ist das, was er wirklich wollte. Jeder ist aber an einem gewissen Zeitpunkt für sein Leben selber verantwortlich. Und er hat sich den Weg rausgesucht. Also muss er auch mit den Konsequenzen rechnen. Mein Vater hat Geburtstag gehabt, sonst wäre ich, glaube ich, noch nicht angekommen. Aber haben sie mir freigegeben an Tag. Und dann bin ich zu früh mit dem Zug heimgefahren. Ausgestiegen und dann fängt schon das mulmige Gefühl an. Das muss durch den ganzen Dorf laufen. Ich habe mich aber extra nicht abholen lassen, sondern ich wollte es selber durchstehen. Dann bin ich halt mal einen Kilometer durchs Dorf gelaufen. Ja, und die Blicke, die waren schon heftig. Aber da darf man sich nichts draus machen, finde ich, sondern muss man selber durch, weil sonst darf man nicht mehr in dem Ort wieder zurück, wo man herkommt. Ja. Und es ist schwer gewesen. Crystal Meth. Sucht nach Leistung. Wir haben gleich die Karten auf den Tisch gelegt, haben wirklich gesagt, er war im Gefängnis, er macht jetzt Therapie. Also wir haben alles runtergeleiert. Wir haben auch bei seinen Kindern, die zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht gewusst haben, was wirklich mit dem Baba los war und wo er jetzt ist, das haben wir dann aufgedeckt. Und unsere gemeinsamen Kinder werden das mit Sicherheit bei Zeiten erfahren. Weil wir nicht möchten, dass er eben in der Öffentlichkeit diskriminiert wird. Feature von Christian Lerch. Ton: Kaspar Wollheim und Iris König. Kompositionen: Benoit Bourie. Regieassistenz: Anja Hirsch. Regie: der Autor. Kann man helfen als Partner? Ich habe gedacht, man kann es, wenn man demjenigen genug Liebe gibt, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert definitiv nicht. Sie müssen erst an einen Punkt kommen, wo sie für sich selber klar machen, so, jetzt ist Schluss. Solange der Punkt nicht erreicht ist, kann die Liebe noch so groß sein. Spielt keine Rolle. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2014.